Das war Phosphorescent, ein Ein-Mann-Projekt von Matthew Hook. Der kommt aus Alabama, hat auch schon 6 Alben veröffentlicht, so viel dürften es sein, seit 2003, seitdem er aktiv ist. Muchacho hieß das, welches im Frühjahr erschienen ist, davon hörten wir gerade einen Track. Und der hieß A New Anhedonia, genau, A New Anhedonia, was immer das sein mag, keine Ahnung. Ich weiß aber, was ihr hört, nämlich den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Koax in Halle und Radio T in Chemnitz. Da läuft es ein paar Tage später als Austauschsendung sozusagen. Und ja, die zweite Stunde, gewohnt ja eigentlich gespickt mit Konzerttipps, was die kommende Woche so kommen wird. Es kommt nicht viel, von daher habe ich mir die Konzerttipps so für die Mitte der Stunde aufgehoben und stattdessen gibt es jetzt erstmal Musik, die so ein bisschen liegen geblieben ist in den letzten Wochen und Monaten, die trotzdem noch hier gespielt werden möchte. Zum Beispiel Urban Cone, eine, wie soll ich sagen, Indie-Pop-Band aus Stockholm, die haben im April mit Our Youth eine Platte veröffentlicht, die schon ziemlich poppig klingt und ziemlich glatt produziert, aber vielleicht ja euer Herz erwärmen kann. Hier kommt ihr Track Urban Photograph. Thank you. Tja, Elektropop aus Stockholm mit Urban Cone und ihrem Track Urban Photograph, das Ganze vom Album Our Youth. Und wo wir gerade bei Elektropop aus Stockholm sind, da frage ich mich, was Lo-Fi-Funk machen. Lo-Fi-Funk, diese großartige, vor allen Dingen auch großartige Liveband, die hat mit Boy Life eine Platte veröffentlicht, irgendwann vor 5, 6, 7 Jahren, schätze ich mal. Das muss 2006 gewesen sein. Ach, genau, fast 8 Jahre her. Und im letzten Jahr gab es tatsächlich eine neue Platte, 1000 Jahre angekündigt und irgendwann war es dann soweit. Aber sie ist, glaube ich, nie in Deutschland rausgekommen. Ich habe sie nie gesehen hier in den Läden. Schien wirklich nur irgendwo dann in Schweden erschienen zu sein. Komische Geschichte, weil vor allen Dingen auch bei so einem Major erschienen das Ganze. Also wenn ihr die Platte habt, Last Summer von Lo-Fi Funk, sagt mal Bescheid, wie die ist. Würde mich gerne mal interessieren, auch wenn das schon ein Jahr her ist, das Ganze. Weiter gibt es eine Hooded Fang, eine Band, die ich ganz gerne mag, weil sie irgendwie 60s Pop mit neueren Einflüssen kombinieren. Vom letzten Album Graves oder Grave, wie auch immer, oder Graves mit Z geschrieben. Also vielleicht doch französisch ausgesprochen, ich weiß es nicht. Hier kommen Hooded Fang und ihr Track Bye Bye Land. Yeah. Das gerade eben waren How Sue, eine Band aus Portland, Oregon. Die klingen auf ihrem Album Total, wenn ihr mich fragt, wie eine Mischung aus The Cure vom Gesang her und was die Gitarren betrifft, so ein bisschen SST-Sound. Und ja, gerade eben ihr Track Gardenia zu hören. Ebenfalls aus Portland kommen Vampire. Die sind, glaube ich, nur zu zweit und haben mit Curiosity vor kurzem Platte aufgenommen. Davon hören wir den Track Snacks. Das waren Vampire mit ihrem Track Snacks. Das Ganze vom Album Curiosity, auch eher Indie-Pop, den man nach dreimal hören dann irgendwie auch nicht mehr braucht. Leider, leider kommt viel zu viel Musik raus. Wer soll das alles hören und das alles kaufen vor allen Dingen auch? Wenn ihr mich fragt, da ist echt zu viel draußen. Da fehlt die Geschmackspolizei. Aber dafür bin ich ja auch da, dass ihr so ein bisschen mitkriegt, was vielleicht euch gefällt und was vielleicht auch nicht gefällt. Habt ihr den Film Drive gesehen mit Ryan Gosling? Gab es so vor anderthalb Jahren, glaube ich, im Kino. Großartiger Film, ziemlich brutal, aber auch ziemlich gut gemacht. Vor allem auch der Soundtrack war ziemlich spannend, passte irgendwie wie die Faust aufs Auge, wie die Musik zum Film sozusagen. Die kam unter anderem von einem Projekt aus Frankreich, eher so ein Elektronikerprojekt, College heißt das, und dessen Debütalbum Secret Diary wurde vor kurzem veröffentlicht. Ich finde es ein bisschen erstaunlich. Bei Drive klang das alles richtig passend. Hier klingt das eher ziemlich retro und alles schon auch 23.000 Mal gehört. Egal, hier kommt trotzdem College mit dem Track She Never Came Back. We'll we call our own. We gotta choose a place that makes us smile. Cause we're not afraid, we're not alone. We got these arms and these whispered tones. We got the smiles and the songs and the plans to make us happy. Das war ein Theme Park, ein Trio aus Nord London, die vor kurzem mit Theme Park eine Platte veröffentlicht haben, die ja irgendwie zwischen Singer-Songwriter und Pop und Indie angesiedelt ist. Track gerade eben hieß Still Life. Ihr hört den Sunday Service beim freien Senderkombinat und hier geht es weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Es läuft wirklich nicht viel. Es gibt schon mal ein paar Vorboten zum Knust-Geburtstag. Das Knust in Hamburg wird, ich glaube, irgendwie 27 plus 10. Also 27 Jahre Brandsfiete, 10 Jahre hier im Schlachthof oder sogar schon länger, ich weiß es gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall wird da am 1. Augustwochenende groß gefeiert, aber die ersten Vorboten dieses Feierns gibt es schon und zwar am Donnerstag mit zwei Bands, Scott und Charlene's Wedding. Am Freitag spielen dann Velvetone, Horse with No Name und Pfeffer. Und am Samstag The Wakes, In Search of a Rose und Knulp. Also alles Konzerte im Knust, ich glaube alle auch ohne Eintritt. Und alles Bands, die man sich vielleicht entdecken könnte. Ein Konzert habe ich, welches nicht im Knust stattfindet, auch mit einer Ankündigung, einer Musikankündigung sozusagen. Und zwar Jan Roth. Jan Roth spielt in der Hasenstaukel am Freitag, den 26.07. Sorry. Und hier zu hören mit seinem Track Kleine Freiheit. Thank you. Es klickert und klackt bei Jan Roth und seinem Track Kleine Freiheit. Jan Roth ist Schlagzeuger hauptberuflich und zwar vor allen Dingen aufgefallen bei der Band Hundreds. Da war auf den Konzerten mit auf Tour und hat dort getrommelt und hat jetzt eine Soloplatte veröffentlicht, die heißt L-O-W, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Und ja, das Ganze ist ganz nett gemacht hier, wie ich finde. Und ihr könnt ihn live hören am Freitag, den 26. Juni, nicht Juni, Juli, also nochmal, Jan Roth, Freitag, 26.07., so rum alles, spielt in der Hasenschaukel und von ihm noch ein Track, und zwar Rinnensaal. Thank you. Jan Roth hörten wir mit seinem Track Rinnsal. Der Schlagzeuger spielt live in Hamburg in der Hasenschaukel und zwar am Freitag, den 26. Juli. Das ist auch das einzige Konzert, was ich hier für euch habe. Mehr gibt es diese Woche nicht. Bei dem Wetter hier auch nicht weiter schlimm. Kann man draußen abhängen, in den Parks, an der Elbe, auf den Balkonen, sonst überall. Ja, genau, ihr wisst, was zu tun ist. Weiter geht's hier mit halbwegs neuer Musik und zwar mit Bell X One. Die Herren haben mit Chop Chop auch schon ihre 6. Platte veröffentlicht. Hier kommt ihr Track I Will Follow You. I will follow you. mixed with the news. Stare on you, you set on fire. Jetzt ein bisschen musikalisch wie Austra, die wir vorhin in der ersten Stunde schon mal hörten, aber das war nicht Austra, sondern Lightning Dust. Ein Duo bestehend aus Amber Webber und Josh Wells. Die spielen beide sonst bei Black Mountain, machen da einen ganz anderen Sound hier bei ihrem Album Fantasy. Viel Drumcomputer, viel Synthie-Geballer und Vocals dazu natürlich. Vor allem die Synthies, die nerven, ansonsten ist der Rest eigentlich sehr schön gemacht. Schade eigentlich, dass da ins Fettnäpfchen getreten wurde oder die Knöpfchen gedreht wurde, wie auch immer man das nennen möchte. Track gerade eben hieß Loaded Gun. Swordland ist ein Projekt aus, irgendwie da oben Montreal, also Kanada, um die Cellistin Rebecca Foon, die auch schon mit Silver Mount Zion und Set Fire to the Flames und anderen gearbeitet hat und die eine Platte veröffentlicht hat mit I Thought It Was Us, But It Was All of Us. Und die klingt so ein bisschen arty, erscheint auch bei Constellation, dem Label für genau solche Musik. Ihr Track heißt Color the Sky, Color the Night Sky von Swordland. Thank you. Das waren Swordland und ihr Track Color, The Night Sky. Das Ganze vom Album I Thought It Was Us, but it was All of Us. Komischer Titel irgendwie, aber ganz nett gemachte Musik. Gute Musik gibt's auch von Big Deal. Big Deal, der Name ist irgendwie doch ziemlich bescheuert, muss ich zugeben. Hört sich ein bisschen nach Ramsch aus dem Kaufhaus an, aber ist in Wirklichkeit ziemlich feinster Indie-Pop. Vor 2 Jahren gab es mit dem Debütalbum Lights Out das erste Mal Klänge von dem Kalifornier Casey Underwood und der Londonerin Alice Costelloe zu hören. Früher klang das Duo noch ein bisschen sparsam instrumentiert. Inzwischen sind sie zur richtigen Band angewachsen und live unterwegs, haben ihre Soundvielfalt ein bisschen erweitert und das kann man auf dem neuesten Album June Gloom ziemlich gut hören. Hier kommt ihr Track Catch Up.